Warte, welcher? Welche Geschmacksrichtung ist das? Die da hier. Hallo. Green Tea with Honey and Peach. Der schmeckt brutal intensiv. Mhm. Ich glaube, da ist auch gut viel Zucker. Gut für Diabetes drin. Guck mal drauf, das steht an der zweiten Stelle, steht glaube ich Zucker bei den 7,3, weniger als Cola, aber auch nicht weniger. Ja, guck, also mal für die, Tee. Guck mal an die Inhaltsliste. Ich glaube Wasser und dann Zucker bei den Eistees. Von ja, das ist so krass. Weil halt ganz wenig, weißt du, du musst ja überlegen, was ich jetzt auch gemacht habe, ist, was bin ich? Jetzt war ich auch ein bisschen leiser. Was ich überlegt habe, ist, dass ich einfach so einen Teebeutel nehmen, den in Wasser reinmacht, dass der sich löst und dann in den Kühlschrank stellt. Dann habe ich ja Eistee. Ja. Und jetzt habe ich voll viele Sorten da durchprobiert und bin bei diesen ganzen Mesmer-Tees hängen geblieben. Da gibt es welche, die heißen irgendwie toskanischer Pfirsich. Ja, ja. Dann irgendwas mit Lemon. Das machen aber richtig Limone viele Leute so. Und türkischer Apfel. Und es ist richtig geil. Ja, ja. Aber ich habe das mir selber so ausgedacht. Ich habe es nirgends abgeguckt. Alter. Da bin ich richtiges Genie gewesen, aber. Freakiger Typ. Kann ich nichts dafür, wenn die Welt schon bereit war, als es irgendjemand sich ausgedacht hat. Naja. Ja, und damit herzlich willkommen hier. Das ist aber eine schnelle Begrüßung. Beim Carstenson Crusoe. Der Podcast für Gestrandete. Ist nicht dem Podcast? Nee, das ist aber der. Begrüßt zum. Ich hätte gesagt, damit. Ach so, nee, für mich ist das der Podcast für Gestrandete. Okay, das ist ein Eigenname, deswegen darf das ja. Auch so. Okay. Klingt's falsch für dich? Nö. Manchmal klingen deutsche Sachen für einen falsch. Ja, ganz voll oft so. Ich weiß gar nicht, wieso. Weil es wahrscheinlich falsch ist, in dem. Zusammenhang, aha. Weil der Genitiv da an dem Dativ sein Tod ist. Lol. Weißt du was, Willi? Was? Genitiv ins Wasser. Weil wieso ist das etwa Dativ? Der Deutschlehrerwitz. Damit haben sie die Klasse. Ich verstehe die Regelungen bis heute nicht. Da lacht sogar die Annika. Ja, ja, ich glaube, großes Entschuldigung. Die letzte Folge, die ist so am Arsch, das gibt's gar nicht. So, jeder, den ich gefragt habe. Hast du die noch angehört nochmal? Aber auch nicht so, immer so unterstückelt. Und weil es drumherum immer laut war, habe ich das Schmatzen nicht ganz so als nervig empfunden. Aber wenn du wirklich in der Stille bist und hörst das Schmatzen, das ist so unangenehm. Holy moly. Ja, wir waren tot. Es tut uns leid. Aber ich meine, wir sehen es positiv. Jetzt wissen wir für die Zukunft, dass wenn wir Urlaub haben, dürfen wir einfach keinen Podcast machen, weil da wird es zwangsläufig scheiße. Wenn vielleicht normal Urlaub. Ja, also nicht so, dann, sowas. Aber auf der Freizeit, da geht es einfach nicht. Naja, wir hoffen, es war trotzdem interessant für euch, weil eigentlich haben wir schon so ein paar Insider da rausgebracht und wenn ihr euch noch nicht mit der Materie beschäftigt habt, dann hat es euch vielleicht sogar ein bisschen interessiert. Das Schmatzen hätten wir vielleicht lassen können. Oder das an einem Tag aufnehmen, wo wir nicht so fertig waren. Gab es auch ein paar. Aber die Haribo-Packung, die war einfach viel zu... Die war krass. Aber du hättest ihn nicht ins Zimmer bringen dürfen. Das ist dieses Süßigkeiten-Ding. Du darfst immer, wenn du dir was Süßigkeiten machen willst, ist ja eine Packung viel zu groß. Oder irgendwie Haribo. Was ist da drin? 200 Gramm? Das ist ja brutal viel einfach. 200 Gramm Schokolade. Habt ihr gegessen? Das war für die ganze Klasse doch. Das verlinkt man an der Stelle. Ja, aber bei mir wird es nicht funktionieren. Nett, aber nee, du musst in eine Schüssel einfach machen. Ja, aber dann hole ich mir trotzdem, wenn die Schüssel leer ist, hole ich mir dann nochmal was. Weißt du, was Florentin Will dabei macht? Was? Weißt du, wer Florentin Will ist? Ja, natürlich. Also das ist von einem der, glaube ich, bekanntesten Podcasts in Deutschland, einer von den zwei. Und der nimmt das und wirft es gleich in den Mülleimer, weil er sonst genau das Problem hat. Also eine halbvolle Packung wirft er weg. Ja, weil er will eigentlich eine kleinere Packung haben, aber weiß, dass wenn er es übrig lässt, dann ist das. Und dann ist er selber, fühlt er sich dann am nächsten Tag schlecht. Verschwenderisch. So, richtig verschwenderisch, aber er sagt halt, von manchen Sachen gibt es keine noch kleinere Verpackung. So. Ja. Ja, aber eigentlich musst du ja nur bei Amazon oder so diese Ladenaufsteller kaufen, weil da gibt es dann alles in handlicher Größe drin. So diese kleinen M&M-Packungen und so. Aber ist halt auch Verschwendung, Alter. Wie viel Plastik das alles eingepackt ist. So die Verpackung, okay, die ist vielleicht aus Karton, aber dann ist so ein Tütle drin, das kleine, da ist Plastik drumherum, das nächste wieder Plastik drumherum und so. Diese Haribo-Dinger, wo es die einzelnen Tütchen in einer großen Tüte gibt. Nee, in einer. Ah doch, in einer Tüte ist es drin. Ne? Das ist ganz verrückt. Ganz viel Plastikmüll. Aber ich mag die. Weil die sind so klein. Also wenn die Süßigkeit einfach klein ist, dann hast du es gegessen, hast du so ein bisschen was Süßes gehabt, aber dann kannst du auch aufhören, weil wenn dir das jemand in Hand gibt, hast du ja dann keine mehr. Ja. Ist optimal, aber hast halt, naja, das ist das große Game der Lebensmittelindustrie. Das ist wahrscheinlich echt mit Absicht, dass man nur so große Mengen macht, dass die Leute mehr kaufen. Ja. Nee. Weil dann wird's günstiger. Ja. Und damit herzlich willkommen beim Gast zum Gruß heute im Podcast für Gestrandete. Ja, wie du mich unterbrochen hast bei der ersten Anmoderation. Entschuldigung. Weil du so überrascht warst, dass es so kurz war. Ja, aber ich fand es passend, die Stelle. Ja, das stimmt schon. Ich meine, heute sind wir ja wieder im Zeitdruck. Ja. Wann nie eigentlich? Wann nie? So wir busy, so busy. Echt so. Ich gucke auf meinen Händen-Day. Wir müssen hustlen. Also ich hustle zumindest. Du hast noch Urlaub. Ja, aber das fühlt sich gar nicht an wie Urlaub. Du bist gestresst. Ey, ich muss so viel machen. Ich ziehe ja nächste Woche um. Oder oh in den nächsten zwei Wochen. Ich muss so viel Scheiß klären. Und aber lieber so wie während der Arbeit. So. Da kommt ja dann zu gar nichts mehr. Aber es ist trotzdem Stress pur. Und dann will meine Mutter einen neuen Handyvertrag, um den ich mich kümmern muss. Mein Vater hat heute Geburtstag. Und so. Alter, ich komm da draus aus dem Geschäft. Ich fahre ja noch übermorgen noch 3 Tage weg. Vielleicht entspannt sich's da ein bisschen. Ja, muss halt nutzen, so komplett Handy aus. Ja. Ich habe am Wochenende, sind wir am Sonntag in den Wald gegangen zum Pilze sammeln. Und ich habe sie fotografiert halt. Und Bibi hat fleißig gesammelt, die hat sich brutal gefreut über die ganzen Pilze. Und nachher fragt ihre Schwester so, ja, willst du eigentlich auch welche haben? Sagt sie so, nee, ich mag die eh nicht. So, und der Jan wundert sich so brutal. Hey, weil sie sich einfach freut, wenn sie die findet und einsammelt. Aber sie mag sie nicht. Und ich esse ja auch nicht. Also haben wir die so nur so gesammelt. Aber sie hat dann irgendwie die alle so geschnitten und dann in den Ofen getrocknet, dass sie so das irgendwann wieder verwenden kann. Keine Ahnung. Oh, ich habe da dagegen gebrochen. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Achso, und da habe ich dann mein Handy, meine Uhr hatte noch 3% Akku. Ich dachte, scheiß drauf. Und habe sie dann auf so ein Ladedings gelegt, aber dann hatte ich sie nicht dabei und habe ich gedacht, ja, dann brauche ich das Handy auch nicht, was will ich eigentlich machen, ist ja Sonntag so. Ja. Und das war voll angenehm, dass du einfach so keine Elektronik dabei hattest. Außer deine Kamera. Ja, aber die ist nicht mit dem Internet verbunden. Ja, dann ist ja easy. Ja. Nice. War nice so. Könnt ihr mal probiert es mal aus. Ja. Das ist berühmt-berüchtigte Social-Media-Detox. Eigentlich muss ja auch nicht jeder wissen die ganze Zeit, was du machst so. Nee. Es unterhält dich vielleicht so, aber wenn du es machst, damit du irgendwie denkst, jetzt ist kurz kompliziert. Wenn du es machst, dass dir schadet denkst, im Endeffekt. Ja. Weil du es machst, weil du denkst, du musst es machen. Ja. Dann schadet es dir ja. Ja, schon. Und dann ist es eigentlich nur für die anderen gut. So. Ich lade nur noch Sachen in Story oder Status, wenn es wirklich geil ist. Ja. Wenn ich denke, das sind andere neidisch drauf. So, das ist so mein Antrieb. Nicht so, hey Leute, guck mal das hier, sondern Alter, da sind jetzt bestimmt irgendwie so 30 Leute davon neidisch drauf. Ja, das hatte ich auch immer, wo ich in meinen Status immer vom Neuseeland-Urlaub habe ich auch gedacht, eigentlich tue ich immer viele posten, dann könnte man so denken, ich will damit angehen, was wollte ich halt nicht. Ich wollte einfach nur, dass die anderen das so aussehen, wie es da aussieht, weil keine Ahnung, im Fernsehen sehe ich halt immer die krassesten Aufnahmen und das ist halt so ein bisschen das, was du erlebst, wenn du selber da auch hingehst. Da waren bestimmt auch 30 Leute neidisch. Und dann, ja, und dann haben die aber dann hat mir ein Kumpel erklärt, ja, er war neidisch so, aber hat sich halt gleichzeitig für mich gefreut, dass ich da wirklich da schon, sein kann. Das ist schon so. Endlevel so ungefähr. Ja. Wenn sie dann neidisch sind, sich aber trotzdem freuen. So beides gleich irgendwie. Das ist perfekt. Weil so beim Neid, da kommt so keine Quick Reaction auf die Story, da guckt man es an und denkt, oh, gleich ins Auge. Ja. Aber wenn man sich freut für jemanden, dann ist man neidisch. Also wenn man sich neidisch und sich freut, dann haut man auch noch so eine Quick Reaction aus. Was ist die beste Quick Reaction? Das Feuer. Das Feuer? Das Feuer. Okay, ja, ich bin halt nur der WhatsApp-Dude, da schickt niemand Feuer. Ja, aber da kannst du ja alles. Ja gut, bei Instagram kannst du auch alles hinschreiben, aber. Aber machst halt die Quick Reactions. Weil Feuer, das ist, wenn was scharf ist, wenn was geil ist, wenn was cool ist. Was fehlt für eine Quick Reaction? So ein Kotz-Smiley oder so. Scheiße Emoji. Irgendwie sowas, wo so richtig. Wo es scheiße regnet. Ist das scheiße. Wenn du neidisch bist und die Person hasst, dann brauchst du dann schau mal schnell, was es überhaupt gibt. Hast du einen nicen TikTok? Eigentlich wäre das eine coole Kategorie, der TikTok der Woche. Das hat noch niemand. Es gibt den heulenden Lachsmiley, den erstaunten, den herzles Auge, der heulende Smiley, Klatschhände, Feuer, die Tröte, wo Konfetti rauskommt und 100. Stimmt, 100 gibt's noch. 100. Das waren die Amis, glaub ich, viel. Ja. Hannits, Hannits. 100. Hannits, Hannits. Patrick, ich habe eine Frage an dich. Ja. Die ist in meinen Notizen aufgetaucht. Ich glaube, ich habe die auf der Freizeit aufgeschrieben oder wir hatten die schon mal im Podcast. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn wir es schon mal hatten, dann streichen wir sie direkt wieder. Aber welchen Brotaufstrich würdest du essen, wenn er für immer der Brotaufstrich sein müsste? Oder halt Aufschnitt, Käse, was weiß ich. Was ich mir aufs Brot schmieren wenn würde. Das, nichts anderes mehr, nur noch das für immer und ewig. Barilla Pesto Rosso, glaub. Das ist du aufs Brot? Ja, das ist mega geil. Echt jetzt? Ja, auf so Vollkornbrot. Krass. Mega krass. Pumpernickel. Pumpernickel mit Pesto Rosso, Leute. Das sind wie so gesunde Cracker, aber halt so weich alles. Das ist ein richtiges Hipster-Essen. Ja, geht. Schon. So ein Veganer-Essen vielleicht. Also no offense hier an der Stelle. Ich habe nichts gegen Veganer, aber ist das überhaupt vegan? Was ist da drin? Pesto Rosso, bestimmt. Ist auch nur so Tomatenzeugs, oder? Ja, sind nur Pflanzen eigentlich. Aber Pflanzen ist okay. Wieso darf man Pflanzen essen? Weil die nicht leben. Weil die leben doch auch. Pesto Rosso. Das ist ein Paradoxon. Inhalt. Was ist da drin? Ja, checkt's aus. Am besten schmeckt Pesto Rosso mit diesen Nudeln, die entweder, die heißen Farfalle, das sind so kleine Nester drin, da bleibt das Pesto hängen. Und die anderen heißen, was sind Tagliatelle? Sind die länglichen mit den Röhren? Tagliatelle sind Banknudeln. Wie heißen die Röhren? Penne. Und wie heißen die, wo so gedreht sind, Spirelli? Ja. Und dann gibt's noch die, wo wie Penne sind, aber gerade mit so Rillen drin. Das sind Rigatoni. Rigatoni? Rigatoni. Und wie heißen die kleinen, wo man Bilder mitkleben kann? Macaroni. Ja. Das ist verrückt, Alter, wie viele Nudelsorten man kann. Ich glaube, da ist einfach nur Tomate und Basilikum und dann noch ein paar andere Kräuter drin. Okay. Ja, voll gut. Käse. Und Tomaten, vielleicht. Basilikum und Aceto Balsamico di Modena. Basilikum. Hallo Siri, wie geht's dir? Was drauf trinken? Hey Siri, wie geht's dir? Ich freue mich, hier zu sein. Hey Siri, was ist der beste Podcast der Welt? Ich höre zu. Hey Siri, was ist der beste Podcast der Welt? Ach so, war das die Antwort? Ich höre zu. Warte, nochmal neu. Hey Siri, was ist der beste Podcast der Welt? Ich höre zu. Check ich nicht. Siri, du confuse mich. Nicht. Hey Siri, wie ist mein Name? Oh, jetzt muss ich rauspiepsen. Oder zeig's nur an. Oh, heute. Saved, Alter. Heute strengt er sich nicht an. Heute strengt er sich nicht an. Also Siri ist, glaube ich, der schlechteste Sprachassistent auf dem Planeten. So. Hey Siri. Direkt nach. Guck, aber jetzt kennt meins mich, angegangen. Kennt mich, das ist krass. Bis später dann. Wie kann man Siris miteinander reden lassen? Weiß ich nicht. Doch, das geht doch irgendwie. Warte mal. Wie geht das? Da gibt's doch eins, wo man so Befehle im Kreis rumschicken kann. Gibt's doch so ein Video, wo dann der Echo Dot mit der Amazon. Hey Siri. Sag hey Siri. Ja, bitte. Sag hey Siri. Nee, nur sagen, lese meine Notiz vor und da steht drin hey Siri. Hey Siri. Ich habe folgende Einträge gehört. Es gibt noch was. Oh Gott, das ist kaputt. Aber wäre schön, weil meine ist männlich und deine ist weiblich. Oh, dann können wir so rummachen. Oh, das wäre so ein richtig schönes Paar. Süß. Wie heißt dein Handy? Handy. Wie heißt euer Handy? Schickt's an die Social Media Abteilung. Ja, dein Handy heißt Handy. Nee, wie heißt es da drin? iPhone. Willis iPhone. Ja, Willis iPhone. Okay. Ich habe dem keinen Namen gegeben. Nett. Hast du deinen PC-Namen gegeben? Nee. Ist das komisch, wenn man das macht? Ich glaube schon. Ja, in dem Fall mache ich das auch nicht. Das Einzige, was einen Namen hat bei mir, ist mein Auto. Wie heißt das? Aaron. ist ein A4 und das sind dann zwei A's und der einzige Name, wo zwei A's nacheinander am Anfang stehen, ist Aaron. Aaron A. Aronson. Deswegen heißt mein Auto Aaron. Ich hatte einen in der Klasse, der heißt Aaron. Cool. Das ist so, wie man eine Konversation beendet. Ich hätte auch so sagen können, ja, ich habe mein Auto heißt so und so. Schlecht, richtig cool, hey. Wie viel haben wir schon? Noch gar nicht viel. Nee. Alter, heute geht's richtig langsam rum. Sagt man das? Das sagt man nie was so. So rum. Heute vergeht die Zeit wirklich langsam so. Keine Ahnung. Auch nicht. Eieiei. Ich würde sagen, erfüllen wir mal den Sinn und Zweck dieses Podcasts. Okay. Wir reden über Musik. Ah ja, yeah, okay. Hat man eine Aufgabe, Benny hat es gepostet in Instagram und dann kam es gar nicht, weil wir so eine Scheißfolge, das müssen wir uns direkt auch nochmal entschuldigen. Sorry, Benny. Sorry, ey, geiler Content auf jeden Fall, den du da, also ich find's nice. Der macht jetzt, haben wir schon Sprüche, erwähnt? Die Sprüche macht er jetzt. Die Sprüche, nice. Was war der erste Spruch? Der war irgendwie, das war so ein, wo ich nur als Beispiel gemacht habe. Manchmal, irgendwas mit einem Apfel. Ja, der erste Spruch. Warte, ich guck kurz. Ja, auf jeden Fall fasst er das zusammen. Der fasst die Folgen zusammen und hat dann auch schon ein bisschen versucht, die Crowd, also die Crew, die Castinson Crew, Hype zu machen auf die neue Folge. Manchmal ist der Apfel weich und manchmal hart. Die Weisheit des Tages. Steht er dabei, wer es gesagt hat? Ja, ja, er schreibt immer dazu, das steht sogar unten rechts, @Patrick dran. Ja, check den aus, der macht gerade seine Ausbildung als Mediengestalter. Echt jetzt? Nee. Aber macht er ja zwangsläufig. Er muss sich ja informieren, wie man Text auf Bild bekommt. Das weiß auch nicht jeder. Er gestaltet Medien. Ja, es muss ja nicht aufwendig sein, muss ja nur gut sein. Wir haben noch ein Foto bekommen. Guck mal, Siemens macht auch nur so. Das ist denn ihre Werbung. Warte. Oh, Basilikum hat sie besorgt. Was von der Sabrina ein Foto noch? Nice. Shoutout an Sabrina. Was haben wir noch aus der Crew? Mir hat jemand geschrieben, dass er den Podcast richtig scheiße fand. Ja, es haben richtig viele Leute geschrieben, dass ein Podcast stand drin, es interessiert mich nicht. Ich fand es wirklich scheiße. Ich fand euch scheiße. Haut doch alle ab. Wieso schaltest du da nicht einfach ab? So. Kann jeder mal einen schlechten Tag haben. Ich denke, wenn man weiß, dass der Podcast auch scheiße sein kann, dann kann man die Folge danach viel mehr wertschätzen. Ja, das heißt laut Satz des Pythagoras wird die nächste Folge dann richtig gut. Also die heutige. Was wollte ich jetzt gerade gucken, die heutige? Du wolltest nach Musik gucken. Ah, nee, ich wollte noch... Stimmt, das wollte ich eigentlich mal. Ich wollte noch ganz kurz was aus der Community vorlesen, weil wir gerade wieder da zurückkommen sind. Und zwar hat mir jemand geschrieben, dass er den Bleistiftfehler hat. Ich habe zu 1000% den Bleistiftfehler. Ah. Das ist mir gerade aufgefallen. Fuck, hahaha. Tränsmiley. Shoutout an Lukas, der ist sogar gerade online. Ich hatte auch noch was aus der Community als, ja, okay, als Social Media Manager. Auf jeden Fall. Wir hatten ja mal die Frage gestellt, die Umfrage mit Reisebüro oder Internet. Und da gab es ja eine Stimme, die für Reisebüro war. Haben wir eine Antwort drauf? Ja, wir haben eine Antwort bekommen. Sehr gut. Shoutouts an die Community. Jetzt langsam läuft's. Ihr seid richtig nice unterwegs. Also ich lese es einfach mal vor, weil das jetzt zu schwer wäre, das so ad hoc zusammenzufassen. Ad hoc. Ad hoc. Das Wort der Woche. Stirnseitig ist ein richtig gutes Wort. Also zum Thema Reisebüro. Ich buche nicht grundsätzlich im Reisebüro, aber habe bei zwei verschiedenen Reisen in den letzten Jahren positive Erfahrungen im Reisebüro gemacht. Erster Vorteil, bei einer 3 Wochen Mietwagen-Rundreise Südafrika. Alle Unterkünfte einzeln online zu buchen, wäre mir zu viel Aufwand gewesen. Eine fertige Reise im Internet wäre mir zu unflexibel gewesen, da ich mich vor Ort schon ein bisschen auskannte und ein paar spezielle Sachen sehen wollte. Und im Reisebüro konnte ich einfach eine vorgefertigte Reise auswählen und dann sagen, ich will hier jetzt noch einen Tag mehr, da einen Tag weniger bleiben. Hat richtig entspannt funktioniert. Vorteil Nummer 2. Bei einem Standardurlaub, zum Beispiel eine Woche Hotel in Griechenland oder sonst wo, überfordert mich oft einfach das Überangebot. Im Reisebüro ist dann die Auswahl einfach ein bisschen begrenzter und zudem filtert die Person dort einfach für dich mit. Dadurch entspannt es den Buchungsprozess einfach enorm. Sonst sitzt man Tage vor dem Laptop, vergleicht hunderte Angebote und verliert voll den Überblick. Und teurer ist es nicht zwangsläufig. Aber klar, es gibt auch andere Reisen, bei denen Internet Sinn macht. Aber Reisebüro ist schon ziemlich gut. Und dann den okay, Smiley und das den. Das ist der nice Smiley übrigens. Und den lachenden, Tränenlachenden. Tränen Smiley. Also Shoutouts an Dani nochmal an der Stelle. Nice. Danke für die Beantwortung. Es macht schon Sinn, was er sagt. Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch alles unterstreichen. Also wenn du sagst, ich habe nicht viel Zeit, aber will in Urlaub und er will das möglichst komfortabel alles jetzt abschließen, weil ich habe noch andere Sachen zu regeln. Gehst dahin, zahle ich vielleicht unterm Strich 50 Euro mehr oder so. Aber hast und ich halt glaube, die können halt schon mehr machen. So, weil die, ja, du kannst zum Beispiel so sagen, ja, ich will ein Zimmer mit Mehrblick oder sowas. Ja. Das hatten wir auch. Dann kannst du das so zusagen und so. Die haben halt auch vielleicht die geileren Zimmer oder so. Ich weiß es nicht. Weil die schaffen ja zwangsläufig mit dem Urlaub-Ding zusammen irgendwie. Ja. Und dann können die halt da auch noch so ein paar Tweaks machen. Snacken. So sagen, ja, komm, den Tag länger machen wir die hier und da tönen wir die einen da drüben weg. Und das so kannst halt im Internet kannst du das halt nicht machen. Da kannst du halt nicht sagen, da schmeißt jemand ein Angebot hin und sagt, ja, nimm das jetzt oder friss oder stirb. Ja. Und im Reisebüro kannst du ja schon nochmal, glaube ich, mit den Leuten halt reden, weil da halt ein Mensch da sitzt. Ja, im Endeffekt bezahlst du dem sein Gehalt so obendrauf dann. Ja. Aber oftmals ist das halt echt so, keine Ahnung, du kannst da, glaube ich, reingehen und innerhalb von 10 Minuten rausgehen und hast vielleicht einen Urlaub, der vielleicht nicht hundertprozentig perfekt ist, aber hast einen richtig guten Urlaub ohne großen Aufwand beim Buchen. So. Kann ich mir vorstellen, dass es mega easy geht. Ich glaube, ich probiere es mal aus. Echt? Ja. Weißt du, was ich mir heute überlegt habe? Was? Wenn du dir die Haare schneiden lässt, und dann fragt die immer zum Schluss, ob ich zufrieden bin. Wenn du da mal Nein sagst. Und dann sage ich, nein, ich hätte es gerne noch kürzer. Und dann sage ich das so lange, bis ich die Glatze habe, ob die das machen würde. Richtig. Vor so einen Pferdeschwanz und sagst, ja, ein Zentimeter so spitze schneiden. Und dann sagst du immer wieder, nee, ich bin nicht zufrieden. Dann musst du doch irgendwann sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, Moment mal. Moment mal, was ist denn hier los? Das wäre richtig gut, verstehen Sie Spaß irgendwie. Das ist super gut. Also, ich habe schon mal gesagt, dass es mir nicht gefällt. Oder ich habe gesagt, ja, an der Stelle hätte ich es gern ein bisschen anders. Ein bisschen fetziger. Ein bisschen fetziger um die Seiten. Ein bisschen schmissiger. Ein bisschen mehr Schnieke. Und da hat der Friseurin war es, glaube ich, hat es dann tatsächlich umgeändert. Und danach war ich zufrieden. Nice. Eigentlich sollte man das immer. Ja. Auch wenn man zum Beispiel heute hat mir einer ein Sub-Sandwich belegt. Weißt du, wie die Leute heißen, die bei Subway arbeiten? Sub-Sandwich-Beleger. Nee, die heißen irgendwie Sandwich Designer oder Creator oder sowas. Ja. Sandwich-Beleger. Das deutsche Äquivalent. Der war neu und der war so voll unsicher und wie der dieses Gemüse angefasst hat, als hätte er noch nie in seinem Leben gekocht. So alles. Anfänger. Und dann hat er bei mir die Jalapenos vergessen. Ich habe es halt gesehen gehabt, aber ich habe nichts gesagt, so, weil ich dachte, ja, ich will den nicht unnötig nervös machen. Und im Endeffekt hat sich nachher aufgeregt, aber hätte mir das jetzt jemand zum Beispiel gegeben, der das halt irgendwie so rein macht und einen vergessen hat, hätte ich ja was sagen können. Ja. Hätte ich ja vielleicht ja, nochmal so drauf selbst bekommen. Bei einem Anfänger hätte es ihn wahrscheinlich dann doch irgendwie, es ist ja so, aus seinen Fehlern lernt man, dann hört er beim nächsten Mal wahrscheinlich genauer zu oder macht sich eine andere Methode, um sich die Sachen zu merken. Er muss halt so rüberbringen, dass er sich nicht eingeschüchtert fühlt. Ja. Dadurch so einfach so. Ja, nicht anschreien. Oh, sorry, die dann noch vergessen. Ja, genau. Dann passt's. Können sie noch. Dann passt, dann wäre supi. Wäre supi, wenn du noch die Jalapenos. Oh, das wäre richtig Töfte, ey. Wäre richtig Töfte. Da kriegst du auch ein High Five. Ich würde mich richtig freuen, wenn ne. Aber weißt du, was ich krass fand bei Subway? Was? Wie viel Wert die drauf legen, dass die das Sandwich ja nicht mit den Händen anfassen, weil die ja immer das Geld und dann müssen sie Handschuhe anziehen und dann. Die tun immer die Handschuhe machen. Zwischendrin kurz ausziehen und dann neue nehmen. Ja. Aber das sind diese ganzen richtig harten Billo-Handschuhe. Das ist diese durchsichtigen Plastik, wo einfach so zwei Schichten Plastik einfach aneinander genäht wurden. In der Mitte reinschlüpft. Wird Plastik aneinander genäht, Willi? Ich weiß es nicht. Geschweißt wahrscheinlich, oder? Gestanzt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Du hast so keine menschlichen Konturen bei den Handschuhen. Das sind einfach so, wie wenn so ein Kind eine Hand malen würde. Und da schlupft man rein. Oh boy. Oh Mann, ist witzig. Okay. Also was zurück zum Thema. Zurück zum Album. Das Album der Woche, wir haben nicht mal den Namen gesagt. Wir sind richtig, richtig nicht weit gekommen. Aber ich finde, das macht einen Podcast sympathisch. Schon. Dass die ohne Leute mich jetzt hier zu... Habe ich dann nach Tokyo Hotel gesucht. Alter, ich war so hyped. Ich glaube, das hätte ich gut auch auf der Freizeit besprechen können, das Album. Echt jetzt? Ich habe das davor so gesuchtet. Ich fand es so mega geil, das Album. Holy moly. Ich habe es, glaube ich, nur dreimal durch. Oh, Willi. Nee. Was mir direkt aufgefallen ist. Was haben wir uns angehört? Schrei in Klammern so laut du kannst, Klammer zu, von Tokyo Hotel. Yes. Ein Pop-Album von 2005. Von 2005, aber es steht 2006 dran. Bei mir unten steht 2006, oben steht 2005. Das komplett nicht von Tokyo Hotel geschrieben wurde, glaube ich. Ja, unten steht es dran. Hofmann, Benzer, Roth, Joost, KBR. Beim Texten steht es immer dran. Ja, was ist dir direkt aufgefallen? Mir ist direkt aufgefallen, dass Lied Nummer 4, Rette mich. Bill Kaulitz steht beim Songtext dran. Oh. Und sonst keiner von denen. Ja, was ist dir aufgefallen? Lied 4, Rette mich. Komm und rette mich. Ist eine Kopie von Aerials von System of a Down. Echt? Ja. Das Lied ist komplett gleich aufgebaut. Und okay, das ist verrückt, das ist mir nicht aufgefallen. Und hat auch so einen Basslauf. So, also es ist nicht so eine 1-1-Kopie, aber es ist, ich glaube, da hat jemand beim Liedschreiben hat gedacht, so ähnlich könnten wir das doch auch machen, das Lied. Ich mache auch ein bisschen so und so. Ja, ist ja gut, ist ja eine Inspiration, aber es klingt halt nicht für mich gleich so. Nee, es klingt gar nicht gleich, aber wenn man beide Lieder kennt, dann erkennt man irgendwie so ein bisschen eine Verbindung. Also so ging es mir zumindest beim Durchhören. Weißt du, wo ich auch eine Verbindung erkenne? Wo? Bei allen Reggaeton-Liedern. Die sind alle gleich. Hey, Ponta Blas. El vino favorito. Ja, also an sich schon ein gutes Album. Du bist gar nicht überzeugt, ich sehe es, ey. Nee, ich hatte es früher voll gefeiert. Also ich war früher gar nicht gefeiert. Ich war früher kein Tokyo Hotel Fan, der so geschrien hat. Aber ich habe es gehört, heimlich, weil ich wusste, dass es ganz gute Musik ist, weil es halt jemand anders geschrieben hat, der Ahnung von Musik hat. Du wolltest aber kein Fanboy sein. Richtig. So schlimm, gab es früher schon nur keinen Namen für. Aber wenn ich jetzt so reinhöre, habe ich irgendwie das Gefühl, dass fast jedes Lied wie so ein Digimon-Intro klingt. Und ich feiere die ganzen Intros von Animes. Aber lebt dein Traum war Digimon, oder? Ja. Das ist so ein gutes Intro. Mega. Ich habe nie Digimon geguckt, aber das Intro ist mega gut. Das ist übel. Das ist wie Dragon Ball, das finde ich auch richtig gut. Wie gesagt, ich feiere die alle, aber das Album, das irgendwie wirkt so ein bisschen auf mich, wenn das so... Was sind die Top 5 Anime-Intros? Fünf? Platz 5? Platz 5. Platz 5 ist schwierig. Ich habe... Genau, Top 3 machen. Also eine Top 3 habe ich auf jeden Fall. Ich hätte bei 5, glaube ich, Doremi genommen. Ich glaube, ich mache auf Platz 5 mache ich Sailor Moon. Sailor Moon ist auch geil. Sailor Moon finde ich richtig geil. Okay, dann nehme ich nochmal zurück und mache auf Platz 5 Shandy Kamikaze Divin. Das finde ich auch richtig cool. Ja, das ist nicht schlecht. Auf Platz 4. Oh, fuck, ich muss mir erstmal auf die 1 Gedanken machen. Platz 4 easy. Also ich habe von einem Anime 2 drin. Ui, das ist crazy. Ja. Das ist eigentlich ist dann Platz 5. Beyblade war auch geil. Aber das ist nicht so, das hat nicht so den Drive gehabt. Nee, das ist nett, aber war geil. Also Wedding Peach mache ich auf die 4. Ja, bei mir ist, glaube ich, auf der 4 Shala Hedgehala von Dragon Ball Z. Das ist gut. Und die 3, ich muss überlegen, das ist dann Lebt dein Traum. Das mache ich auf die 3. Ich glaube auch Lebt dein Traum, ja. Die 2 ist dann... Gotta catch 'em all. Das hätte ich jetzt auf die 1 gemacht. Echt jetzt? Ja, weil es einfach, keine Ahnung, das kommt immer gut so. Bei mir ist unangefochten die 1, du wirst unbesiegbar sein von Dragon Ball Z. Ich finde es so nice. Auch gut, ja. Ich finde es so geil. Das ist nice. Und der Trap-Remix von SpongeBob SquarePants ist auch nicht schlecht. Den mache ich auf die 1. Ja, wenn ihr keine Anime-Hörer seid, Schauer seid, dann könntet ihr das jetzt skippen können, aber leider habt ihr es erst jetzt mitbekommen. 90% unserer Zuhörer. Alle unsere 30 Hörer kennen das ja schon nicht, oder? Gab es das nicht. Ja, wobei, also seit... Ü40, ja, Ü40. Seit den 80ern gibt es eigentlich Animes. Aber die kann man sich einfach mal anhören, so. Ja. Unabhängig, wie das Ding ist, so. Da gibt's also so richtig gute Compilations auf YouTube, wo man... Da verlinkt man eine richtig gute, oder machst du selber eine. Wir verlinken lieber eine. Wir verlinken viel wenig auf. Wo es alle nacheinander gut. Ja, gut, wir könnten eine Playlist machen, irgendwie so eine Spotify-Playlist, wo unsere. Ja, aber mit Video wäre doch geil. Okay, mit Video ist schon nice. Video ist immer geil. Lieb deinen Traum. Was ist dein Lieblingslied vom Album, Patrick? Leb die Sekunde. Ich finde es so geil, einfach, weil man das Lied richtig laut einfach, wenn es im Auto läuft, mitsingen kann. Wie so ein Bekloppter. Im Auto alleine singen ist so geil. Da hört dich niemand so. Und kannst du, wenn du laut singst, wird automatisch der Ton richtiger. Das ist meine Theorie. Ja, stimmt schon. Ja. Das ist schon richtig. Und was ist dein Hasslied? Mein Hasslied ist, glaub. Oh, müsste ich jetzt kurz die eins von den letzten paar, Alter. Was ich auch noch gut fand, war Freunde bleiben. Ja. Weil da geht's ja drum, dass das andere Scheiße ist. Der andere Scheiße ist, aber irgendwie gibt's ja immer einen in der Gruppe, der wird von allen angehimmelt, obwohl er eigentlich Scheiße labert. So. Ja. Und dann geht's darum, dass man lieber so sein eigenes Ding macht und mit dem lieber nichts zu tun hat, wie dass man irgendwie sich immer mit dem anlegt und halt rumzerfelt und so, weil es bringt ja beiden nichts so. Ja. Ist eigentlich voll die gute Einstellung. Einfach die Leute, mit denen man nicht auskommt, mit denen macht man einfach nichts und fertig. Ja. Und gegessen ist der Apfelkuchen. Und da ist der Kittel geflickt. Da ist der Kittel. Mal, da ist die Katze, Knopf dran. Der Baum ran. Da ist Kuhschockmolken. Ach komm. Also welches ich richtig scheiße finde, ist gegen meinen Willen. Oh ja. Also was ist, ist das so? Die Stimmung hätte nicht auf dem Album sein müssen, ich irgendwie so. So komisch. So ein Scheidungslied der Eltern. Ja. So. Yeah. Was macht das da? Irgendwie. Ist okay, Emo, schön und gut, ihr könnt rumheulen, was weiß ich, aber dann so, oh Gott, ihr trennt euch gegen meinen Willen. Ja, das haben die bestimmt nett geschrieben. Was, warte mal. Gegen meinen Willen. Gegen meinen Willen. So schrecklich. Doch, da hat er mitgeschrieben. Thema Nummer 1. Oh, da hat sogar der Drummer mitgeschrieben. Oh. Vielleicht das ist das Problem. Der Drummer und der Bassist haben da mitgeschrieben. Eieiei. Ich schätze, dass das so ein Anfangslied von der Nevada war. Ja. Und dann hat jemand die so entdeckt und hat gesagt, ja, sing mal durch den Monsun. Und da ist halt durch die Decke gegangen. Ich fand Thema Nummer 1 ganz geil. Was war das? Das ist das allerletzte Demo von 2003. Das war wahrscheinlich so eins deiner ihrer ersten Lieder. Hä, die GEMA erkennt es nicht, wenn ich das durch meinen Mund abspiele, dann klingt es wie ein Phaser. Oder so. Und halt Schrei ist so mein Nonplusultra, glaube ich, auf dem Album. Schrei fängt richtig geil an. Ja. So. Ich lasse abspielen, scheiß auf die GEMA. Warte, es gibt nur Ärger. Nee, es gibt keinen Ärger, komm mal. Aber wo läuft's denn? Im Wohnzimmer. Echt? Nee. Nee, ist es leise. Oh, Patrick, der Technik. Die Technik mal wieder. Es ballert schon gut irgendwie. Der Drumbeat ist auch gut. Ja, Ärger, Patrick, pass auf. Ah, das waren jetzt 25 Sekunden, das darf man, glaube ich. Da gibt es ja die 25-Sekunden-Regel. Ja, die 25-Sekunden-Regel, ich habe sie vorher schon gegoogelt. Die What's Worth. Weil selbst wenn jemand was sagt, so, was zahlt man dann? 3000. Also wenn das passiert, dann müssen wir einfach Spenden sammeln. Und dann kann man es ja rauscutten, man kann die immer wieder neu hochladen, ohne das so. Aber da sagt niemand was. Also es gibt noch so alte Videos von Tommy Skateboard, wo der mit seinem Fingerboard auf der Halfpipe fährt und dann läuft im Hintergrund Let the Bodies Hit the Floor. Schau doch auf YouTube das Video. Okay. Ja gut, dafür krieg ich schon einen Punkt. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument, gell. Okay. Let the Bodies Hit the Floor. Let the Bodies Hit the Floor. Also wie viele Punkte gibt's im Album, Patrick? 8. 8? Yes. Oh, das ist mir viel zu hoch. Nee, 8, Alter, weil es richtig gute Laune macht. Ich gebe einen Gutmütigkeitspunkt aus... weil ein Bild so hübsch ist. Nee, wegen Anime-Vibes. Warst du früher auch irritiert, dass Bill vielleicht ein Mädchen ist, so? Dann war ich es auch nicht. Was schreibst du gerade auf? Giggelst da für dich hin. Nee, also ich gebe einen Gutmütigkeitspunkt wegen Anime-Vibes. Für mich ist es eine 6,5. Anime-Vibes. Richtig cool, 6,5. Ja. Naja, immer noch solide. Da gehen Geschmäcker halt, also ist ja deine Meinung. Gibt es vielleicht noch andere Meinungen? Es ist Folge 18 heute eigentlich. Ja. Okay, gut. Ich kann nicht so aufschreiben, dass es erledigt ist. So. Wir brauchen mehr Alben noch. Wir brauchen, gehen sie uns aus? Nee. Was ist das nächste Album? Sind wir fertig mit dem Album, oder? Haben alles gesagt? Wir sind durch mit dem Album, ja. Das nächste Album muss ich kurz gucken, das habe ich nicht in die Liste reingenommen. Habe ich vergessen. Das nächste Album ist von Daniel Cäsar, Case Study 01. Da habe ich richtig Bock drauf. Kennst du das? Nee, ich kenne einen Typ, der spielt eben seine Lieder immer mit der Gitarre nach, mit so einer Loopstation. Das klingt richtig sick. Weißt du, Case Studies 01. Neueste. Ja. R&B and Soul. Ich lese mal den Text vor. Oh, das ist viel zu viel Text, Alter. Shit. Ich lese ihn doch nicht vor. Echt, komm, Patrick. Streng ihn nochmal. Alter, guck mal, wie lang der ist. Da sitzen wir noch 10 Minuten dran. Ja, okay, dann nicht. Dann nicht. Hier steht vielleicht was über den Kerl. Naja. Gönnt's euch auch, dann könnt ihr beim nächsten Mal direkt, wenn wir davon erzählen, auch mitfühlen und mitfiebern. Ist vielleicht euer Lieblingslied auch mit dabei auf dem Album? Oder nicht? Wie lange haben wir denn noch? Reicht's noch für meinen Google? Kriegst hin. Ich dachte, dein Kopf ist ein bisschen malat heute. Ich kann ein bisschen was dazu erzählen. Ja, komm, ist eh nicht so eine krass gute Frage. Hau sie raus. Die war sehr technisch und das macht es ein bisschen schwierig. Also die Frage war, wie genau funktioniert Skype? Ja. Wie geht's vom einen zum anderen? Und wie geht's vom Mund ins Ohr, damit man so eine bildliche Vorstellung hat. Ach, vom Mund ins Ohr. Ich dachte nur, wie geht's vom einen zum anderen? Also verschiebt man die Hausaufgabe einfach. Nee, also vom Mund ins Ohr. Ja, wie glaubst du, wie es funktioniert? Ja, es sind Datenpakete. Aber wo geht denn das hin vom Mund? Ja, vom Mund geht's in den Computer. Und wo geht's davor hin? Ins Mikrofon. Und da, was macht das Mikrofon? Das nimmt das auf. Ja, und wandelt's um. Wer wandelt's um? Das Mikrofon. Nee. Der Computer. Ja. In ein digitalen, genau. digitales Signal. Datenpaket. Was passiert dann? Dann wird's komprimiert. Ja. Und dann wird's über die Datenautobahn, über das Netzwerk, zum Empfänger, Empfänger geschickt. Ja. Und was passiert da? Da wird's entschlüsselt wieder, entkomprimiert. Das sind zweierlei Sachen, ja. Es wird entkomprimiert. Und entschlüsselt, entpackt quasi. Ja. Und dann über die Kopfhörer oder Lautsprecher ausgegeben. Ja, also dann ist noch der Laptop dazwischen. Der macht dann wieder aus dem Digitalen was Analoges. Ja, genau. Und dann geht es in der Kopfhörer und dann ist er an dem Ohr. Der Computer ist Empfangsgerät. Und wie lange dauert es? Nicht lang. Ja, in Zahlen? Jetzt schätz doch mal, wie lange das dauert. 0, was heißt im Anhaltspunkt? Du bist doch ein internetbasierter Mensch. Wie lange braucht es, bis es von einem? Das steht doch manchmal so dran. 5 Mikrosekunden. 2 Mikrosekunden. Ein bisschen wenig. Das ist doch so der Ping, so ein MS. Ja, aber das sind Milli. Mikro ist weniger. Ach, das sind Milli. Ich dachte, Milli, okay, dann, also das dann sind 5 Millisekunden. 1 Millisekunde ist eine Tausendstel Sekunde. Und da steht dann immer sowas, zwischen 50 und 100 steht immer irgendwas dran. Das ist schon verrückt, gell? Das ist richtig verrückt. Richtig verrückt. Wie auf jeden Fall man dann reden kann. Nennt sich das Prinzip Voice over IP-Telefonie oder IP, Internetprotokoll. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, richtig informativ. Ja, natürlich. Ja, voll easy für dich eigentlich. Ja, aber dann hört's halt auf. Ja, aber mehr muss man auch nicht wissen. Okay. Dann wird's nur so crazy shit. Also ja, dann wird's halt richtig technisch. Dann wird's richtig technisch. Aber auf jeden Fall, was auch ganz interessant ist, was viele wahrscheinlich noch gar nicht wissen, dass das normale Telefon, das Festnetztelefon, bei ganz vielen Leuten mittlerweile auch als Voice over IP funktioniert und gar nicht mehr die Festnetzleitung nutzt, sondern übers Internet geht. Also was Safe's Internet nutzt, ist ja zum Beispiel WhatsApp-Sprachanruf oder iMessage, geht beides übers Internet. Und du könntest von Skype sogar einen Festnetzanschluss anrufen. Oh ja, das ist auch verrückt. Wie geht denn das? Weiß ich, ja, da steckt einer so eine schwarze Box dazwischen und dann passiert einfach, da geht das eine komische Kabel rein und das andere komische Kabel raus und dann ist fertig. Das nennt sich Blackbox. Das ist für mich wie eine Blackbox. Ich verstand nicht, was da dran da drin vorgeht. Ja, auf jeden Fall war es eine schwere Frage als Nicht-Techniker. Ja. Aber deswegen wollte ich dich ja ein bisschen fordern. Ich meine, du hattest ja nur das Internet zur Verfügung, um die Lösung zu finden. Danke. Soll ich dir direkt eine Frage hinterher stellen? Ah, ja. Oh, willst du noch ein Schluck leer? Ja, warte, du musst es leer machen. Machst du lang ASMR? Okay. Reicht. Was ist denn das für eine ASMR? Das ist ein entspanntes Schnarchen. Billo ASMR. Ich nenne mein Geld für eine Katze. Hey, also, ich habe eine Frage, wo ich nicht weiß, ob du die schon kennst. Da darfst du auch kein Google verwenden dafür. Du musst andere Leute fragen. Aber ich befürchte, ich habe die Vorahnung, dass du es eh schon weißt. Aber dann können sich die Zuhörer Gedanken darüber machen. Und zwar ist die Frage, wo geht der rote Punkt hin? What? Ich glaube, ich kenne es, ja. Das ist so ein bisschen in der Kategorie, kann man Brot eingefrieren? Ja, so in die Richtung. Ganz entfernt so die Richtung. Also ich gebe dir zwei Tipps. Der grüne Punkt geht auf die Wiese, der blaue Punkt geht in den Himmel, wo geht der rote Punkt hin? Doch, kenne ich. Ja, wenn ich, gibt es irgendwelche Beschränkungen? Soll ich das Leute fragen? Ja, frag's Leute. Oh, ich will es auch nicht machen, das ist schon nervig. Ach, Patrick. Wenn es sich ergibt, mache ich's. Ich kann ja auch eine andere Frage stellen. Dann lassen wir dich hier für die Zuschauer. Die dürfen es uns beantworten. Ja, die können es uns beantworten. Ohne googeln. Social Media Abteilung soll sich drum kümmern. Kannst du es denn weitergeben, bitte? Ihr kriegt einen Amazon-Gutschein. Wer die? Ich habe den immer noch. Ich hoffe, dass die Leute haben so lange zugehört, dass sie die Auflösung vom Amazon-Gutschein mitbekommen haben. Also wir haben immer noch einen Amazon-Gutschein. Wir verpacken den wieder. Ja. Das war unfair. Ihr müsst es irgendwie rauskriegen. Irgendwo versteckt man wieder einen Amazon-Gutschein. Und zwar auf die gleiche Methode. Wer's mitbekommt, wer zugehört hat, weiß wo. Genau, ansonsten müsst ihr euch nochmal die schlechte Folge anhören, damit ihr es wisst. Ist ja witzig, wenn die ganz viele Klicks bekommen, nur wegen der Scheiße. Nee, dann bleibt das unsere Zuschauer, unsere Umfrage. Dann habe ich für dich die Frage, Patrick, du musst mir das beste Rezept für einen Apfelkuchen rausfinden. Das beste Rezept für einen Apfelkuchen? Ja. Apfelkuchen. Und das am liebsten auch wieder ohne googeln, indem du Leute befragst. Okay, ja, das ist so eine gut. Frage, die kann man stellen. Ja. Was ist dein Lieblingskuchen? Mein Lieblingskuchen? Ja. Alle ungeschlagen, so Bärenkuchen. So ist da ein Bär drin? Nee, so Himbeer oder Erdbeer. Wo so, aber Torte oder Kuchen? Ja, so Torte, wo unten so Biskuit hat und dann oben drauf mit so Gelee, Alter. Das ist Torte. Wow, du musst Kuchen. Kuchen ist schwieriger, Torte ist einfach. Kuchen, Käsekuchen. Käsekuchen ist nice. Wahrscheinlich schon. Meine ist so Philadelphia-Kuchen. Philadelphia-Kuchen zum Frischkäse, Alter. Und dann schmeckt das nach so Zitrone-Limette-Dings oder so. Das ist perfektes Sommerkuchen. Das ist nice. Mega nice. Aber was hast du gesagt? Käsekuchen und? Käse. Oder Schwarzwälder Kirschtorte. Streuselkuchen. Schwarzwälder Kirschkuchen. Dann ist ein Kuchen, so wie es heißt. Das ist aber das Problem. Das ist ja ganz witzig, wenn alle Kuchen, nee, wenn es unter den Torten einen Kuchen gibt, der Kuchen heißt. Einfach so, einfach weil es falsch gemacht wurde und niemand hat es korrigiert. So. Das ist einfach der Kuchen. Einfach für immer falsch. Ja, was soll ich sagen? Streuselkuchen. Aber ohne Apfel. Mit extra dicken Streuseln. Oh, steht immer bei Mildenberger, bei der Streuselkrawatte steht immer dran. Die Streuselkrawatten sind so geil. Streuselkrawatte mit extra dicken Streuseln steht so klein drin, das ist mega geil. Aber manchmal sind sie gar nicht so dick, die dicken Streuseln. Manchmal sind sie nur so mediokre dick. Aber ich fahre ja beim Mildenberger auch den Appenzeller Nussgipfel ziemlich. Was haben sie noch Gutes? Der Dingeltwister. Der Dingeltwister. Und die, was haben sie noch? Das Feschbar-Baguette, das ist ein umgedrehtes Baguette und dann machen die dann so entweder Tomaten oder Peperoni drauf und dann tun sie es mit Käse überbacken. Kostet halt gleich 3 Euro oder so. Ja, schon, das finde ich so verrückt beim Bäcker, dass du, wenn du sowas Spezielles willst, wie heißt das, Appenzeller? Appenzeller Nussgipfel. Das ist so ein ja, wie die Kastenmutterspeisen. Viel zu langes Wort irgendwie. Ja, aber das ist so richtig, das ist so ein krummes Ding, also wie eine Banane. Und der Teig sieht aus wie von so einem Fastnachtsküchle. Okay. Und dann ist es gefüllt mit so Nuss-Scheiße. Ich weiß nicht, das ist so wie pürierte Nuss, aber nicht feucht, sondern halt einfach klein gehackte Nuss mit Zimt und so. Und außen drauf ist Zucker. Und das ist einfach babsüß, aber richtig lecker. Alles, was babsüß ist, ist richtig lecker. Und dieses Nusszeugs kommt an den Enden so raus, weil das so beim Backen rausläuft. Dann wird es so trocken. Dann karamellisiert es dann. Oh. Ich das gerade erzählt. Ja, das habe ich, während irgendeiner Schulzeit habe ich das fast in jeder Pause mir geholt. Ich habe mir immer die Zauberstange geholt. Das klingt nur ein bisschen komisch. Was hast du beim Bäcker geholt? Na, die kannst du haben, meine Zauberstange. Nee, die war geil. Das war so dunklerer Teig, als er dann gesättigt hat. 1 Euro, glaube ich, gekostet das Ding. Und da war so Speck und Käse drin. War mega geil. Ja, ja. Der Speck kenne ich auch noch. Ja. Speck. Speck killt. Nice. Hey, ich muss irgendwann noch eine Aquarien-AG-Geschichte erzählen, die ich angeteasert habe. Ja, will ich jetzt? Soll ich jetzt noch haben? Wie lange dauert die? Der 3/4. Wie bitte? Wir können noch maximal eine Viertelstunde, dann musst du auch gehen. Reichen 10 Minuten. Ja, locker. Ja, dann das hey, raus damit. Hey, Mann, das muss die beste Folge werden, jetzt nach der Verkorkst. Ja, okay, aber so gut ist die Story gar nicht. Also die über die allererste Story geht nichts drüber, die mit dem Schloss, das wir gekauft haben, weil die einfach so Banane war. Du hattest viel Spaß in der AG. Ja, richtig viel Spaß. Ja, lohnt sich. Du musst eigentlich gar nicht was wirklich mitnehmen, du musst nur Spaß haben. Ja, schon. Dann ist eine AG richtig geil. Mega viel Spaß. Auf jeden Fall das andere Mal, sind wir auch einkaufen gegangen, wieder auf Schulkosten. Und das war, glaube ich, nach dem Schloss, weil wir hatten weniger Budget. Und wir hatten nochmal was bekommen, oder wie? Ja, der Aktion habt ihr nochmal Geld bekommen. Wir haben halt, das Witzige war, bei dem, wo wir das Schloss gekauft haben, da haben wir so einen Schein einfach in die Hand bekommen. Ich glaube, das waren damals, wie gesagt, die 50 Euro oder was das waren, haben die halt für das Schloss ausgegeben. Und danach haben wir dann immer so einen Zettel bekommen, wo drauf stand, für was wir das Geld ausgeben dürfen und wie viel. Und da stand halt nur irgendwie Futter und 25 Euro oder so drauf. Aber es war nicht definiert, was für Futter, eigentlich halt Fischfutter. Und wir sind halt in den Laden gegangen und haben dann so irgendwie so 5 Kartons Lebendfutter, so Heuschrecken gekauft. Das ist eine gute Story. Und sind mit denen, also haben noch nette Mittagspause im Kaufland gemacht, weil der Store war im Kaufland drin. Und sind dann zurück in die Schule und haben so 5 Minuten vor Wiederanfang der Nachmittagsschule haben die Dinger so ausgesetzt in so 3 verschiedenen Schulgängen und sind dann, also die Gänge hat man alle durch die Aquarien aus dem Aquarien-AG-Raum gesehen. Und dann sind wir so ganz schnell in den Aquarien-AG-Raum rein und haben so durch die Aquarien, durch die Leute beobachtet, wie sie so in die Gänge reingelaufen sind. Wir haben so Viecher auf dem Boden gesehen, haben voll erschrocken sind und so. Dann wie, ich will sie, ja, was waren das für Viecher? Das waren irgendwie so Heuschrecken. Ja, so groß, nee, so 2 Zentimeter groß ungefähr. Aber halt richtig viele. Das war so eine richtige Plage, weil es halt so 5 Kartons waren. Und dann, oh boy. Das Allerbeste war dann, wo ein Biolehrer, den wir alle gehasst haben, rauskam und die so, oh, gucke ich mir jetzt mal an, was hier los ist. Und dann ist es so losgelaufen, hat so welche aufgesammelt und hat so gemeint, ach, das ist der Latanimus Panimus oder so irgendwas. Und hat was völlig Falsches gesagt, weil wir hatten halt in dem Raum noch unsere Schachteln, wo so der richtige Name drauf stand. Und er hat so voll rumgebrannt. Dann kamen so Kollegen, Lehrerkollegen und so, ja, aha, die Art ist es also. Und er so, ja, das sehe ich hier an den Fühlern und die Beine sind so und so lang. Und wir sitzen drin und so, nee, stimmt gar nicht. Und dann haben wir die Stunde geschwänzt, weil wir uns nicht rausgetraut haben aus dem Raum. Und wo wir dann nach der Stunde dann raus sind, waren halt echt überall noch so Heuschrecken unterwegs. Dann haben wir uns in die 2. Nachmittagsunterrichtsstunde gesetzt und haben gesagt, wir treffen uns danach wieder im Aquarienraum, damit wir gucken können, ob wir es irgendwie, ob wir die irgendwie wegkriegen dort oder ob wir es so lassen. Und wie wir dann wieder zurückkamen, waren sie alle weg. Krass. Wahrscheinlich haben die sich irgendwo eingenistet oder so und wir sind dran schuld. Alter, es war so witzig, dass so 5 Kartons von denen einfach auf den Gang zu schütten. Und wir haben denen Leben geschenkt. Das fand ich ganz nice. Wir haben die nicht verfüttert, sondern wir haben denen einfach Leben geschenkt. Aber ich weiß noch, danach war dann dieser Zettel zum Einkaufen gehen noch expliziter. Da stand dann wirklich nur noch Fischfutter drauf, damit nichts anderes weggekauft. Ja, Geld, ihr müsst das kaufen. Wir haben es halt immer mit Absicht so falsch gemacht. Das war alles. Das wäre witzig, wenn immer was dazugekommen wäre. Keine Heuschrecken, dann beim nächsten Mal kauft er halt so. Gerade so. Maden so, oder so. So Katzenfutter und lernt es irgendwo hin. Ja, aber diese Aquarien-AG, das war echt, der einzige Zweck davon war Spaß haben und während der Pause oben bleiben zu dürfen, weil man sich ja um die Aquarien kümmern muss. Ja, ganz wichtig, die Fische verrecken sonst schon mal da nicht. Du weißt, dass Fische kannst du automatisch füttern lassen. Wie? Machst so ein Ding drauf und dann dreht sich einmal so eine Schnecke rum und dann wird immer so ein bisschen Fischfutter rein. Immer so einmal am Tag oder so. Ja, aber so Hightech hatten wir damals nicht. Wir mussten es schon von Hand machen, auch die Aquarien putzen. Das also, musst du machen. Ja, das Krasse war, es war halt jeder für ein Aquarium zuständig. Klingel. Und du hast richtig gesehen, wer gar keinen Fick gibt, wenn man jemand so komplett algig und so. Nein. Nee. Dein sagt du meinst, es war richtig schön. Ich hatte nur, dadurch, dass ich so spät dazugekommen bin, habe ich nur keine Schatztruhe mehr. Ich habe nur so ein kleines bekommen. So eigentlich so. Das aber da musst du nicht so viel putzen. Ja, schon. Ich musste gar nichts putzen eigentlich, weil ich hatte einen Putzerfisch drin. Ah. Und dann so ein paar Gubbis oder so irgendwas. Voll gut. Und der Putzerfisch hat halt die Frontscheibe die ganze Zeit geputzt, die hintere, die waren ein bisschen dreckiger. Da gibt ja diese Schwämmchen mit dem Magnet dran. Solche hatten wir. Solche ja, das ist hatten geil. Wir. Aber die waren halt auch alle richtig ranzig, eklig, weil das halt schon seit 30 Jahren da drin rumlag oder so. Kann man die nicht auswaschen einfach? Bestimmt, aber es hat halt niemand gemacht. Das ist auch nicht der Lehrer, sagt jetzt gehen wir mal zusammen und dann gucken wir da, hat er irgendwas mit euch gemacht da? Der war immer mal wieder gesagt, da, aber der war eigentlich... Das ist ein Neon, dann geht er wieder. Das war das Ding so, irgendwie gefühlt war er nie da, ab und zu war er mal da und hat mit uns ein bisschen geschwätzt drüber, was so abgeht. Aber eigentlich waren wir die ganze Zeit da drin, allein so in dem Raum, der war auch richtig winzig, da stand nur so ein Tisch drin und halt die Aquarien von innen. Und der hat euch einfach vertraut, dass ihr keinen Scheiß macht. Und wir haben halt nur Scheiß gemacht. Nur Scheiß gemacht. Erzähl dir mal, was für schlechte Schüler du warst. Ich könnte mal in die Schule irgendwann gehen und ein Bild davon machen von dem Aquarium, also von das außen, cool. Von dem Gang, das cool. Wenn es noch existiert. Es wurde irgendwann mal umgebaut, meine alte Schule. Ich könnte mal gucken gehen, ob es noch steht. Das könnte ich an die Crew senden, dann könnte Benny das veröffentlichen. Das ist sowas für den Zweitkanal. Echt so? Ja. Das mache ich, glaube ich, mal. Nice. Wenn ich irgendwann eine freie Minute habe, gehe ich da mal vorbei. Ja, sauber. sind wir am Ende angekommen. Ja. Oder? Ich denke schon. War, glaube ich, okay. Tschüss, Corona, privat verhext. Ja. Patrick. Oh. Nachname Leak. Oh. Weil nicht jeder weiß, wie ich heiße. So machen wir trotzdem Geheimnis drum. Naja, das kriege ich auch weggepiepst. Vielleicht mache ich auch so ein Airhorn drüber. Das wäre nice. Das wär verschriecht man so voll, wenn man es hört. Okay, was sagt man? Hast du noch einen Spruch? Ja, ich habe einen Spruch, den ich irgendwie nie sagen kann, weil der eigentlich nie passt, aber den fand ich mal ganz witzig und zwar, der Altglascontainer ist der Polterabend des kleinen Mannes. Das ist so richtig schlecht irgendwie. Ja, aber mich hat er in dem Zeitpunkt, wo ich mir das so überlegt habe, fand ich es witzig irgendwie. Aber ich glaube, damit kann ich keine Stand-Up-Comedy. Ich muss noch ein paar Fritzchen-Witze erzählen. So wie der Luke Mockridge. Oh Gott. Also gut, was sagt man? Was sehr Schönes. Ciao, Kakao. Nee. Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke-Winke. Das sagt nur einer, das ist viel zu lang. Ach was? Ich sag zusammen Winke-Winke als Backup. Okay. Dann fange ich an. Okay. Also Leute. Erst die Rechte, dann die Linke, beide machen Winke, Winke. Winke.